Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Ja, herzlich willkommen zu einer Stunde Netzmusik hier auf Byte FM mit Christian Grasser Mikrofon. Hallo. Auch diesmal gibt's wieder unterschiedlichste Sounds aus der digitalen Welt, auch mit einigen großen Namen diesmal. Amanda Palmer und Ben Folds zum Beispiel oder auch der legendäre Robert Johnson. Außerdem gibt's ab heute eine kleine Netzkultur-Rubrik in der Sendung, die auch mit Musik zu tun hat. Dabei geht's unter anderem um atmosphärische und verspielte Browserklänge. Das alles in etwa einer halben Stunde. Und natürlich, wie immer, aktuelle Netlabel-Veröffentlichungen wie diese hier vom Beko DSL-Netlabel Balloon mit El Medio Contenido. El Medio Contenido von Balloon aus Brooklyn, New York. Seit 2002 gibt's die Band und die 6 Mitglieder nennen das, was sie machen, ganz unspektakulär Dream Pop. Eine Download-Single mit dem eben gehörten Stück erschien kürzlich bei dem Netlabel Beko DSL. Dort ist die Single bereits die 84. Release insgesamt. Bei den Kollegen vom Netlabel Eardrums Pop ist man da nicht ganz so weit, noch nicht. Dort steht nämlich erst die Release Nummer 17 auf dem Download-Archiv. Dafür geben sich die Macher aber umso mehr Mühe, was die Auswahl angeht. Wir hören The Very Most, und zwar im Doppelpack, gleich 2 Stücke ihrer aktuellen Alien Girl Single. Bye. The Very Most, sechs junge Musiker aus Idaho, USA. Alien Girl heißt ihre aktuelle Download-Single, erschienen beim Musikblog und Netlabel eardrumspop.com. Jetzt kommen wir zu einer Band, von der man denken könnte, sie stamme aus Japan. Fuji Koreta heißt sie. Aber was sind schon Namen? Fuji Koreta ist ein Musikerduo aus der Türkei. Es geht um Elektropop mit erkennbaren Trip-Hop-Wurzeln. Beim schwedischen Netlabel 23 Seconds erschien kürzlich ein Album der Band. See Through heißt es. Daraus hören wir Dive. Fuji Koreta. Fuji Koreta aus der Türkei, die als Einfluss und Vorbilder übrigens Tom York und Björk nennen. Wir hörten Dive, den Opener ihres See-Through-Download-Albums, zu finden bei dem Netlabel 23seconds.org. Wir hören noch ein Stück, und zwar den Closer, sozusagen, den letzten Titel ihres Albums, Diaphanous von Fuji Koreta. Thank you. Experimentierfreudige elektronische Popmusik aus der Türkei. Fuji Koreta mit Diaphanous. Experimentierfreudig und elektronisch bleiben wir jetzt auch noch ein wenig, denn wir kommen jetzt zu einer kleinen Rubrik, die ich einfach mal ab jetzt einführe. Und zwar geht es da um Netzkultur. Musik spielt natürlich auch eine Rolle. Erstes Beispiel yourlistening.to, ein Webseitenprojekt aus Bildern, Musik und Polizeifunk verschiedener amerikanischer Städte, Los Angeles zum Beispiel. Wenn man die Seite aufruft, dann sieht man dort das nächtliche LA aus der Vogelperspektive und im Hintergrund läuft automatisch atmosphärischer Ambient-Sound. Außerdem ertont der Audio-Stream des LA Police Departments. Das sind alles externe Quellen, also Bilder, Musik und Polizeifunk. Die sind separat auf verschiedenen Seiten im Netz und die Macher haben diese eben zusammengeführt, zusammengebracht auf dieser Seite. Und das Ganze klingt dann so. Die Musik kommt übrigens per Schnittstelle der Musikplattform SoundCloud. Und Teil des youarelistening.to Projekts ist auch Sun Yaya Prime. Das hören wir jetzt und danach gibt es noch eine weitere Audio-Netzkulturspielerei. Thank you. Freie Musik aus dem Netz von Sanjaya Prime. Atmosphärische Sounds, die Teil des yourlistening.to Mashup-Projektes sind. Eine virtuelle Klangwelt urbaner Räume, die sich da im Browser per Klick auftut. Und ja, um Musik im Browserfenster geht es auch jetzt nochmal, und zwar bei audiotool.com, eine Plattform, auf der man mit virtuellen Instrumenten Musik machen kann. Man klickt doch dort einfach auf Launch App, also App starten, und schon erscheint dann eine noch leere Oberfläche, die man dann mit Synthesizern, Drumcomputern, Sequenzern und Effektgeräten bestücken kann. Die verbindet man dann ziemlich intuitiv miteinander und schon kann es losgehen mit dem Musizieren. Die so virtuell entstandenen Aufnahmen kann man dann auch abspeichern und veröffentlichen, und so entstand mit mittlerweile eine riesige Musiksammlung, die diverse User da bereits komponiert und angelegt haben. Und da das alles sehr spielerisch funktioniert, fühlen sich einige wahrscheinlich auch an früher erinnert, beziehungsweise an frühere Computer- und Spielezeiten erinnert. Hier ist ein kleines Beispiel dafür, ein sehr beliebtes Stück der Plattform. Vielleicht erkennt ihr es ja. Von welchem legendären Spiel stammt dieses Thema? Wer es weiß, Kommentare gerne ins Blog auf byte.fm/magazin, sollte ein entsprechender Frequency-Eintrag bereits zu sehen sein. Also jetzt hier, von wem stammt original dieses Stück, von welchem Spiel? Habt ihr es erkannt? Lösung bitte ins Blog auf byte.fm/magazin. Hier noch ein kleiner Hinweis: Das Original stammt aus dem Jahr 1988 und es ist nicht der erste Teil der berühmten Klempner-Brüder. So, das sollte jetzt aber auch genug Hinweis sein. Nachgespielt wurde das Ganze übrigens von DC Turner, und zwar mit der Musikapplikation audiotool.com. Einer der Macher dieses Werkzeugs ist der Entwickler André Michel, und der weiß natürlich am besten, wie man mit Audiotool Musik macht. Vielleicht ist sein Track auch deshalb einer der beliebtesten in der Archivliste der Plattform. Wir hören 8 Bits But a Byte hier bei Frequency auf Byte FM. Byte FM. Und zwar hört ihr Frequency mit Christian Grasse. Hier geht's um Musik aus dem Netz. Und nach dem etwas verspielten elektronischen Kram kommen wir nun wieder zu handgemachten Songs. Und zwar vom Nighty Night Projekt von Amanda Palmer. Die hat mit diversen Musikern ein kleines Download-Album veröffentlicht. Jeder kann selbst entscheiden, was er dafür bezahlen will. Und wir hören ein Stück davon. Nikola Tesla von Amanda Palmer. I met Nikola Tesla in a diner in New York. He was eating cotton candy in the dark. I sat down at his table and I asked him for a light. When his eyes met mine, I thought I felt a spark. His glance was like an x-ray and he looked me to the bone. A touch from him, my blood began to boil. It was the 24th of March, he had a really cute mustache. And then he kissed me in an alley and I felt my inside coil. Nikola Tesla, I wish you'd invent a current that could activate my heart. Mysterious jester, I do not expect you. Come back from 1932, I'll always burn a light for you. Sweetheart! I've dreamed of someone like you ever since I was a girl. A mystery man inventing something new. Just a guy with a transformer who could make me something warmer. Who could open up my circuitry and make me someone new. When Edison got angry, my Nikola only grinned and explained that wireless power was the way. He overturned the system, there was no way to resist. And then he kissed me one more time and told me he'd come back one day. Nikola Tesla, I wish you'd invent a current that could activate my heart. Mysterious jester, I do not expect you. Come back from 1932, I'm always gonna light for you. I waited while the valves inside my heart all dimmed and chilled. He had secrets that he stored inside a chest. And he took his many mysteries and walked up into history and left me with a fading sort of feeling in my breast. I've been waiting here for decades, rusty, dusty as the god. I've been waiting for Nikola to come back. It is painful and ironic, not to mention electronic, that he vanished in a cackle into air and fade to black. Nikola Tesla, I wish you'd Nikola Tesla von Amanda Palmer, der ehemaligen Dresden Doll Plattenfirma Kriegerin und ja, mittlerweile perfekten Social Media Solokünstlerin. Fast eine 500.000 Fans hat sie bei Twitter. Ihr neuestes Projekt heißt 8 in 8, eine vorerst temporär geformte Band mit ihr, also Amanda Palmer, ihrem Partner Neil Gaiman, Ben Folds und Damian Kulisch von OK Go. Nighty Night heißt das so entstandene Spende-Download-Album. Und daraus hören wir nun ja noch ein paar Stücke. Unter anderem den 12-Line-Song, der eigentlich The Scribble-Song heißen sollte, also das Eichhörnchenlied. Naja, dann doch lieber die 12 Zeilen hervorheben. 12-Line-Song. FM. Because your origami didn't work, we gave you dancing lessons. Because your dancing lessons made you bored, we bought you a guitar. Because you said it made your fingers sore, we found you a pony. Because the pony broke your leg and ran away, we got you drums. But the drums annoyed our neighbors, so we gave you cooking lessons, and the cooking lessons made you fat. We bought you running shoes. If you hear this, please, we love you, Tommy. We know it was never about Ore. Because you took the shoes and ran away, we gave them your description. Now we haven't heard a thing in weeks. Because we don't know where you are, we're putting out this song. Because we think that you might hear, send our love. Take your origami skills and make a paper dove. Send a message home, we promise not to teach you. We don't care what you've done, we hope that this will reach you. Because the Origami von Amanda Palmers neuem, zumindest temporären Bandprojekt 8 in 8. Links zu den eben gehörten drei Stücken des Spendealbums von Amanda Palmer, Neil Gaiman, Ben Folds und Damien Kulisch gibt's bei uns im Blog auf byte.fm/magazin. Und dort findet ihr auch Links zu weiteren ruhigen Songs, die jetzt folgen, und zwar von My Bubba and Me, ein dänisches Trio, das auch Spenden sammelt, und zwar für einen neuen Tourbus. Oh, honey, you're so strong like chili powder in your arms. When you hold me in them, I never have a chance to get away. Gone von My Bubba and Me. Die drei Mädels gehen ab Juni für 2 Monate auf Tour, unter anderem auch in Deutschland. Und dafür brauchen sie aber noch einen geeigneten Tourbus, denn ihr alter ist kaputt und jetzt muss schnell ein neuer her. Dafür hat ihr Label einen kleinen, sehr sympathischen Spendeaufruf produziert. Der klingt so. My Bubba and Me is a very sweet folk trio from Scandinavia. Once upon a time they had a car. It even came with an Italian driver. Then one day, the car disappeared into Lago di Garda, and so did the Italian driver. Dear fans, and other people, if you donate a nice amount to our tour car fundraiser, you'll get a nice reward. Also, wer Geld für den Tourbus spenden will, wird nicht nur mit CDs, Schallplatten und privaten Wohnzimmerkonzerten entlohnt, sondern auch mit selbstgehäkelten Unterhöschen. Das ist doch mal was. Da kann man wirklich nur die Daumen drücken, dass genug Geld zusammenkommt für einen neuen Tourbus. Wer mitmachen will, knapp einen Monat läuft die Aktion noch. Links auch natürlich bei uns im Blog. Und jetzt noch ein Stück von den drei Däninnen, und zwar Hawaii Blues. Thank you. FM. Happy anniversary. The Boston Anchor, Boston Subtlety. Monstrous monsoon washes over me, but I can breathe more now than you ever let me. And I can see more now than you ever let me see. Wunderbarer Lo-Fi-Folk-Pop von Dressed Like Wolves. Anniversary heißt dieser Track, zu finden im Netz bei soundcloud.com. Und der eben gehörte Song Anniversary, also Jubiläum oder Jahrestag, bietet die perfekte Überleitung zu den letzten beiden Stücken dieser Sendung, nämlich zur Blues-Legende Robert Johnson. Der wäre nämlich am 8. Mai 100 Jahre alt geworden. Vielleicht fragen sich jetzt einige, was dieser alte Bluesmusiker mit Netzmusik zu tun hat. Nun ja, er ist seit mehr als 70 Jahren tot und somit ist das Urheberrecht an seinen Werken abgelaufen. Das heißt, seine Musik ist gemeinfrei Public Domain und so für jedermann frei im Netz, unter anderem im Internet Archive. Upon my door early this morning, ooh, when you knocked upon my door, and I said, "Hello, Satan, I believe it's time to go." Devil was walking side by side. Me and the devil was walking side by side. And I'm going to beat my woman until I get satisfied. You don't see why that you would dog me round. Now, baby, you know you ain't doing me right, don't you? She said, "You don't see why, ooh, that you would dog me round. It must be that old evil spirit so deep down in the ground." Side. Babe, I don't care where you bury my body when I'm dead and gone. You may bury my body, ooh, down by the highway side. So my old evil spirit. and catch a greyhound bus and run. Der Me and the Devil Blues von Robert Johnson, der einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen haben soll. Der Mythos besagt ja, dass er seine Seele gegen Talent eingetauscht hat. Eigentlich bei Blues ein Widerspruch in sich, denn wie soll man ohne Seele Blues spielen? Aber vielleicht war der Deal ja auch bis zum 27. Lebensjahr befristet, denn da starb Robert Johnson, einer der ersten großen Musiker, die den Club 27 eröffnet haben. Später folgten da noch Leute wie Jimi Hendrix, Jim Morrison oder auch Kurt Cobain. So, und jetzt noch ein kleiner Byte-FM-Hinweis zum Thema, denn Klaus Walter, der hat sich in seiner letzten Sendung ausführlich mit Robert Johnson beschäftigt. Was ist Musik, heißt die Sendung. Einfach mal im Byte-FM-Archiv stöbern. So, und jetzt noch ein Klassiker von Robert Johnson, den es frei im Netz gibt, der Stop Breaking Down Blues. Download und Infolinks zu allen Songs der Sendung gibt's natürlich bei uns im Netz auf byte.fm/magazin. Und damit sage ich Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Every time I'm walking down the street, some pretty mama start breaking down with me. Stop breaking down. Yeah, stop breaking down. The stuff I gotta bust your brains out, baby, ooh, it'll make you lose your mind. I can't walk the streets now, can't contemplate my mind. Some no good woman, she starts breaking down, stop breaking down. Please stop breaking down. The stuff I gotta go and bust your brain down, ooh, it'll make you lose your mind. Now you Saturday night women, you love to ape and clown. You won't do nothing but tear a good man reputation down. Stop breaking down. Please stop breaking down. The stuff I gotta bust your brain down, baby, ooh, it'll make you lose your mind. I give my baby 99 degrees. She jumped up and threw the piston down on me. Stop breaking down. Please stop breaking down. Stuff I gotta bust your brain down, baby. Ooh, it'll make you lose your mind. I can't start walking down the street. But some pretty mama don't start breaking down with me. Stop breaking down. Yeah, stop breaking down. The stuff I got about your brain now, baby, ooh, to make you lose your mind.